Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Drittes Buch, Aufklärung und Revolution. Vom Siebenjährigen Krieg bis zum Wiener Kongress. Willkommen zur 54. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Da auch die heutige Folge bis zur letzten Sendeminute prall gefüllt ist, ferner Friedell gerne die Auffassung vertrat, Ziel sei es unter anderem selbiges mit geringstmöglichem Aufwand zu erreichen, sehe ich keinerlei Veranlassung, hier langmächtiger einzuleiten, als von der puren Höflichkeit geboten. Zu Gast ist diesmal Andrea Diener. Der Rousseauismus. Während des Menschenalters zwischen 1760 und 1790 herrscht in der Vorstellung aller gebildeten Kreise der von Rousseau erfundene Bon Villageois, eine Mischung aus Lesebuchgestalt und Operettenfigur, rechtlich, knorrig, arglos, dem Herrn ergeben, Bänder geschmückt und Strohhut bedeckt, einfach, heiter und genügsam. Dass der Bauer das Gegenteil von alledem ist, ein hartes und finsteres, gieriges und misstrauisches Erdtier, das seinen Bau und die darin angesammelten Vorräte eifersüchtig bewacht und mit Krallen und Zähnen verteidigt, wusste man nicht oder hatte man vergessen. Rousseau hatte mit seinem exaltierten Naturkultus die Bedürfnisse jener blasierten Gesellschaft vollkommen erraten. Man hatte alles genossen und alles weggeworfen, als man eines Tages an der Hand Rousseaus die Reize der Natürlichkeit und Einfachheit entdeckte, wie ein Gourmet, dessen Zunge bereits alle Delikatessen auswendig weiß und satt hat, plötzlich den Wohlgeschmack derben Landbrots und Specks, frischer Milch- und Obstnahrung zu würdigen beginnt. Man verlangte von nun an im Gartenbild Hütten, Mühlen, Moosbänke, grasendes Vieh, sogar künstlichen Urwald. Man führte Lämmer an seidenen Bändern durch die sanfte Natur. Diese modische Begeisterung für das Landleben wurde sogar die Todesursache Ludwigs des 15. Auf einem Spaziergang, den er mit der Du Barry in der Gegend von Trianon unternahm, bemerkte er eine kleine Kuhhirtin, die für ihre Tiere Gras pflückte und ihm in ihrer ländlichen Unschuld so gut gefiel, dass er sie zum Souper mitnahm. Tags darauf starb sie an den Pocken, und 10 Tage später wurde der König das Opfer derselben Krankheit. Da Rousseau die Mütter ermahnt hatte, ihre Kinder selbst zu säugen, wurde nun das Stillen die große Mode. Man tat es ostentativ in großer Gesellschaft, und die 50. Aufführung des Figaro fand auf Veranlassung des reklamekundigen Autors zugunsten armer, stillender Mütter statt. Ferner forderte die Rückkehr zur Natur, dass man stets voll hingebender und gehobener Empfindung sei, denn der Naturmensch ist immer warm, aufopfernd und zartfühlend und dies vor aller Welt deutlich zur Schau trage. Freundinnen mussten stets Arm in Arm gehen und sich so oft wie möglich küssen. Wenn ein Autor ein Stück vorlas, musste man ihn durch Schluchzen und entzückte Ausrufe unterbrechen und hie und da in Ohnmacht fallen. Ja, es kam sogar vor, dass Ehepaare sich vor aller Welt umarmten und Geschwister einander duzten. Als die berühmte Schauspielerin Clairant Voltaire in Ferney besuchte, kniete sie vor ihm nieder, worauf ihm nichts übrig blieb, als ebenfalls niederzuknien. Schließlich unterbrach er die feierliche Szene, indem er sagte: »Und nun, Mademoiselle, wie geht es Ihnen?« Der Maler des Rousseauismus ist Jean-Baptiste Greuze, von Diderot überschwänglich gepriesen, der ihn gegen Boucher ausspielte. Ebenso geschwätzig und theatralisch, aufdringlich und falsch sentimental wie Rousseau, aber liebenswürdiger und temperamentloser, schilderte er die Lieblingsobjekte jener über sich selbst gerührten Philanthropie in zahlreichen Genrebildern. Das edle Volk, den braven Landmann, die kinderreiche, fürsorgliche Mutter und treue Gattin, das Glück der Familie, den Segen der Frömmigkeit, des Fleißes, der Bedürfnislosigkeit, der Pietät. Aber seine ehrbaren Hausfrauen sind Theatermütter und seine unschuldsvoll entblößten Jungfrauen Exhibitionistinnen. Es ist die prickelnde Schlüssellocherotik Fragonards noch einmal, verstärkt durch den Ogu der Unberührtheit. Triumph der Empfindsamkeit. Auch die deutsche Geniezeit, die etwa mit den 70er Jahren einsetzt, geht in wesentlichen Zügen auf Rousseau zurück. Es herrschte, wie Goethe sich rückblickend ausdrückt, eine Gärung aller Begriffe. Die Epoche, in der wir leben, kann man die Fordernde nennen, denn man machte an sich und andere Forderungen auf das, was noch kein Mensch geleistet hatte. Es war nämlich vorzüglichen, denkenden und fühlenden Geistern ein Licht aufgegangen, das die unmittelbare, originelle Ansicht der Natur und ein darauf begründetes Handeln das Beste sei, was der Mensch sich wünschen könne und nicht schwer zu erlangen. Wie man nun auch hier zur Ausübung schritt, so sah man, am kürzesten sei zuletzt aus der Sache zu kommen, wenn man das Genie zur Hilfe riefe, das durch seine magische Gabe den Streit schlichten und die Forderungen leisten würde. Die Parole Genie war von Gerstenberg ausgegeben worden, von dem auch das erste bedeutende Drama dieser Schule stammte. Was man darunter verstand, hat Lavater in seiner Physiognomik am eindringlichsten ausgedrückt. Der Charakter des Genies und aller Werke des Genies ist Apparition, wie Engelserscheinung nicht kommt, sondern dasteht, nicht weggeht, sondern weg ist, so Werk und Wirkung des Genies. Das Ungelernte, Unentlehnte, Unlernbare, Unentlehnbare, innig eigentümliche, unnachahmliche, göttliche ist Genie. Das Inspirationsmäßige ist Genie, heißt bei allen Nationen, zu allen Zeiten Genie und wird es heißen, solange Menschen denken, empfinden und reden. Genie blitzt, Genie schafft, veranstaltet nicht, so wie es selbst nicht veranstaltet werden kann, sondern ist. Unnachahmlichkeit der Charakter des Genies, Momentanität, Offenbarung, Erscheinung, Gegebenheit. Was gegeben wird, nicht von Menschen, sondern von Gott oder vom Satan. Der höchste Lobestitel, den man damals zu verleihen hatte und auch sehr freigebig verlieh, bestand demnach darin, dass man jemanden ein Originalgenie oder eine Natur nannte. Man verlangte nicht mehr virtuose Handhabung der Regeln, sondern Fülle des Herzens und stellte das Gemüt hoch über den Verstand, aber mit dem Verstand. Wie denn überhaupt jene stürmende Jugend, die sich das Programm gesetzt hatte, um jeden Preis zu brodeln, eine merkwürdige Mischung aus Naivität und Reflexion darstellte, etwas kindlich Altkluges an sich hatte. Das Vorspiel dieser hochinteressanten Bewegung, die in das deutsche Geistesleben einen ganz neuen Ton gebracht hat, bildet die Periode der Empfindsamkeit, deren Anfänge etwa 2 Jahrzehnte älter sind. Schon Gellerts Hauptforderung, die er unzählige Male in Briefen und Schriften wiederholte, war ein gutes, empfindliches Herz. Das modische, weiche und gefühlvolle Wesen nannte man nun um 1750 zärtlich oder empfindlich. Lessing übersetzte den Titel von Sterns Sentimental Journey mit empfindsame Reise. Und dieser Ausdruck bürgerte sich nicht nur allgemein ein, sondern gewann auch sehr bald den Charakter einer Lebensdevise. Daneben trat die Vorstellung der rousseauschen Belle Âme, der schönen Seele, die allen zarten und zärtlichen Regungen geöffnet ist. Und dann kam das Wort Gefühl auf und ergriff mit der Macht, die nur die große Mode einer Vokabel verleihen kann, die Herrschaft über alle Lebensgebiete. Man berauschte sich an ihm und rief es sich gegenseitig wie eine nächtliche Parole anfeuernd geheimnisvoll zu. Gefühl war die unerlässliche, aber auch völlig ausreichende Legitimation für alles. Worauf beruht Liebe, Freundschaft, Verständnis, aller Zusammenhang unter den Menschen? Einzig auf dem Gefühl. Was ist der Kern der Religion? Was ist das Vaterland, das Leben, die Natur? Ein Gefühl. Was macht den Maler, den Denker, den Poeten? Was verleiht den Stempel echter Menschlichkeit? Immer das Gefühl. Natürlich ist die Folge, dass diese Fähigkeit, alles aus dem inneren Reichtum des Herzens zu erfühlen, die eine seltene Gabe, ein göttliches Talent ist von all den viel zu vielen, die die Mode mitmachen wollen, bloß äußerlich gespielt und künstlich forciert wird. Man will stets bewegt, gerührt, ergriffen, hingerissen sein. Man zwingt sich in einen permanenten Zustand seelischer Hochspannung. In Frankreich erzeugte dieses Spielen mit edlen Sentiments die Revolution. In Deutschland hatte es das harmlosere Ergebnis einer weltfremden, einseitigen Kultur. Eine der ersten und wohltätigsten Folgen dieses Gefühlskults bestand darin, dass er die Schranken, die die steife Tradition des 17. und 18. Jahrhunderts zwischen den Menschen aufgerichtet hatte, zum Teil durchbrach. Noch Lessing, sonst ein so warmer und siegreicher Vorkämpfer der Natürlichkeit, stand mit seinen besten Freunden auf Sie. Und in der Josephinischen Volksschule, die ebenso wenig wie alle anderen Reformwerke des Kaisers einen wirklichen Durchbruch zur Freiheit bedeutete, war es den Knaben aufs Strengste verboten, einander zu duzen. Goethe und Lavater hingegen gebrauchten sogleich bei ihrer ersten Begegnung das Du, das überhaupt unter Menschen, die sich geistig miteinander verwandt fühlten, und zu dieser Empfindung kam es damals sehr leicht, die übliche Anrede wurde. Und ebenso rasch nannte man sich Bruder und Schwester. Die ganze Zeit ist auf ein schmelzendes Adagio gestimmt. Diese Tonart begann auch erst damals in der Musik zu dominieren. Ein unentbehrlicher Bestandteil auch des kleinsten Parks war der Freundschaftstempel, in dem man sich ewige Treue schwur. Man schwelgte in der Idee einer rein geistigen Vereinigung zwischen Mann und Frau. Die Seelenliebe, die auf der Gemeinsamkeit edler Regungen beruht, wird zur Modeform des Flirts. Häufig findet sich auch, zumal bei Dichtern, die Gedankengeliebte, ein erhabenes, innig verehrtes Idealwesen, das bloß in der Fantasie existiert. Man weint über jeden Brief, den man erhält, über jedes Buch, das man aufschlägt, über die Natur, über den Freund, über die Braut, über sich selbst, man weint überhaupt. In Millers Siegwart, dem erfolgreichsten Roman der Zeit, weint sogar der Mond. Die bisherige bedächtige und wohlartikulierte Schreibweise verändert sich vollkommen. Die Sprache wird zum Ausdrucksmittel der Augenblicksstimmungen, bis hart an die Grenze der Gedankenflucht, ist überfüllt mit Gedankenstrichen, Rufzeichen, Fragezeichen, erregten Interjektionen, Sätzen, die in der Mitte abbrechen. Wir haben es hier unzweifelhaft mit einer Art Frühimpressionismus zu tun, dessen Errungenschaften später wieder verloren gingen. Dieser leidenschaftlich suchende, ewig unbefriedigte und gleichwohl vom prometheischen Bewusstsein seiner neuen Funde geschwellte Seelenzustand steht in voller Leibhaftigkeit und Gegenwart vor uns in einem Briefe des jungen Goethe aus dem Jahr 1775, worin er einer seiner Seelenfreundinnen beschreibt, wie er den Tag verbracht hat und mit den Worten schließt: »Mir war's in alledem wie einer Ratte, die Gift gefressen hat. Sie läuft in alle Löcher, schlurft alle Feuchtigkeit, verschlingt alles Essbare, das ihr in den Weg kommt, und ihr Inneres glüht von unauslöschlich verderblichem Feuer.« Das Zeitalter hatte das Krankhafte aller Epochen, in denen sich Neues bildet, und zugleich das Doppelgesichtige aller Übergangsperioden, daher seine starken Widersprüche. So ist zum Beispiel der nach Deutschland verpflanzte englische Garten, obgleich aus der Begeisterung für die Rückkehr zur Natur geboren, nichts als der gekünstelte Versuch, alles, was man damals unter Natur verstand, auf einen Fleck zusammenzupferchen. Wiesen, Bäche, Grotten, Baumgruppen, sanfte Wegsteigungen, Wäldchen mit obligater Lichtung und die Staffage bildete ein groteskes Brickabrack von allem erdenklichen Reminiszenzen und Velleitäten. Griechische Säulen, römische Gräber, türkische Moscheen, gotische Ruinen, dazu gab es noch überall, was als besonders geschmacklos und widernatürlich befremdet, sentimentale Inschriften, die den Text zu den intendierten Wirkungen predigten. Ebenso waren Hypersensibilität und Rohheit seltsam gemischt. In derselben Werterzeit, die in der Geliebten ein überirdisches Wesen erblickte, war in Gießen, wie der Magister Laukhardt in seiner Selbstbiografie berichtet, unter den Studenten noch eine sonderbare Form der Ovation üblich, die mehr an Grimmelshausen erinnert. Sie zogen, nachdem sie sich vorher entsprechend mit Bier gefüllt hatten, vor ein Haus, worin Frauenzimmer wohnten, und erleichterten sich dort unter einem Gepfeife, wie es die Fuhrleute beim Pissen der Pferde anzustimmen pflegten. Die Intronisierung des Gefühls musste sich überhaupt ganz naturgemäß ebenso sehr in Zügellosigkeit wie in Verfeinerung auswirken. Aus der Überlebtheit und Enge der bisherigen Kunst- und Staatsgesetze zog man den Schluss, dass überhaupt alle Regeln zu verwerfen seien. Im Werther heißt es mit deutlicher Ironie: Man kann zum Vorteile der Regeln viel sagen, ungefähr was man zum Lobe der bürgerlichen Gesellschaft sagen kann. Und in der Tat hatte die damalige Jugend schon dieselbe Geringschätzung für die Bourgeoisie, wie sie später die französischen Romantiker, die Dichter des jungen Deutschland, die Naturalisten, die Expressionisten und überhaupt alle Jugendbewegungen zur Schau trugen. Dies führte zu einer prinzipiellen Verachtung aller Berufe. Man wollte bloß Mensch sein. Gelehrtenstand, Stand, pfui, sagt Goethes Schwager Schlosser 1777 im Deutschen Museum. Himmel, was für Stände! Der Gelehrtenstand, der Juristenstand, der Predigerstand, der Autorenstand, der Poetenstand, überall Stände und nirgends Menschen. Warum ist Weisheit, Erfahrung, Menschenkenntnis so selten bei euren Männern von Geschäften? Weil sie einen Stand ausmachen. Was der Generation als Ideal vorschwebte, war ein geniales Liebhabertum, das sich für alles interessiert, ohne sich an etwas Bestimmtes zu hängen und als einziges Spezialfach das Studium des Lebens betreibt. Silhouette und Zirkelbrief. Sehr charakteristisch für die Geniezeit ist ihre Leidenschaft für die Silhouette, die die Porzellanmanie des Rokokos ablöste. Man fand die schwarzen Porträts allenthalben in Büchern und Albums, als Wandbilder und Medaillons, auf Gläsern und Tassen, sie erreichten sogar nicht selten Lebensgröße. Die Kunst des Scherenschneidens wurde eine gesuchte Fertigkeit, die auch von namhaften Zeichnern geübt wurde und die beliebteste Unterhaltung am Familientisch. Das eigentümlich schattenhafte, andeutungsmäßige, verhängte und zugleich abstrakte, schematische, umrisshafte des Zeitalters, die Synthese aus Gefühlsdunkel und Verstandesaufklärung, findet in dieser Liebhaberei ihren Ausdruck. Auch das dilettantische, amateurhafte. Lavater baute seine an sich schon problematische Wissenschaft der Physiognomik vorwiegend auf Sammlungen von Schattenrissen, die er mit großem Eifer anlegte. Diese neue Form der Seelenerkundung entsprach ungefähr unserer heutigen Graphologie. Ihr Begründer behauptete, den Charakter jedes Menschen aus dessen Gesicht ablesen zu können und fand, wie Lichtenberg bissig bemerkte, mehr auf den Nasen der zeitgenössischen Schriftsteller als die vernünftige Welt in ihren Schriften. Zu einer förmlichen Manie wurde auch das Briefschreiben, das einen wesentlich anderen Charakter trug als heutzutage, denn es bedeutete durchaus keine intime und private Angelegenheit. Vielmehr waren die Mitteilungen und Ergüsse, die man zu Papier brachte, von vornherein für einen größeren Leserkreis bestimmt. Der Mangel an wirklichen Zeitungen und die strenge Zensur, die Freude des Zeitalters an der Zerfaserung des eigenen und fremden Seelenlebens, machten den Zirkelbrief, der oft in Dutzenden von Ortschaften herumging, zu einer dominierenden Verkehrsform. Denn es war überhaupt eine so allgemeine Offenherzigkeit unter den Menschen, sagt Goethe, dass man mit keinem Einzelnen sprechen oder an ihn schreiben konnte, ohne es zugleich als an mehrere gerichtet zu betrachten. Und so ward man, da politische Diskurse wenig Interesse hatten, mit der Breite der moralischen Welt ziemlich bekannt. Der Brief hieß Seelenbesuch. Man verliebte sich brieflich und stand in schwärmerischer Korrespondenz mit Personen, die man niemals persönlich kennenlernte. Es war eben ein durch und durch literarisches Zeitalter. Man sprach und bewegte sich, man hasste und liebte literarisch. Alle wichtigen Lebensäußerungen gingen schriftlich vor sich. Alles geschah durch das Papier, für das Papier. Alles war ein ausschließlicher Gegenstand der Literatur geworden. Der Staat, die Gesellschaft, die Religion. Eine wahre Lesewut erfasste alle Stände. Leihbibliotheken kamen auf und das Buch in der Tasche wurde zum unentbehrlichen Bestandteil der Toilette. Friedrich der Große äußerte zu D'Alembert, er wolle lieber die Attalie geschrieben als den Siebenjährigen Krieg gewonnen haben und dichtete unmittelbar nach der schrecklichen Katastrophe von Colline zahlreiche Verse und Epigramme. Madame Roland verdankte am Fuße des Schafotts Feder und Papier, um einige merkwürdige Gedanken aufzuzeichnen, die soeben in ihr aufgestiegen seien. Der Frack. Auch im Kostüm der Zeit mischten sich Extravaganz und Naturalismus. Die Frisuren waren eine Zeit lang so hoch, dass die Damen die Polster aus den Kutschen entfernen mussten. Am französischen Hofe erblickte man eines Tages eine Fregatte mit Segeln als Coiffeur. Die Marquise von Créqui erzählt, dass Marie-Antoinette im Jahr 1785 à la Jardinière frisiert erschien, mit einer Artischocke, einem Kohlkopf, einer Karotte und einem Bund Radieschen auf dem Kopf. Eine Hofdame war so begeistert davon, dass sie ausrief, ich werde nur noch Gemüse tragen, das sieht so einfach aus und ist viel natürlicher als Blumen. Dann kamen wiederum kolossale Hauben in Mode, die sogenannten Dormeusen oder Beigneusen. Gegen den Puder erhob sich im Namen der Philanthropie eine lebhafte Opposition, die darauf hinwies, dass der enorme Verbrauch von Weizenmehl dem Volk das Brot verteure und man begann auch in der Tat, das Haar ungepudert zu tragen, doch wurde diese Sitte nicht allgemein. Bei den Herren wurde der Zopf von Jahr zu Jahr kürzer und der Leibrock schon im Rokoko zum leicht kopierten Halbfrack, um sich schließlich in den echten Frack zu verwandeln, der dem englischen Reitrock nachgebildet um 1770 als Schwalbenschwanz in Mode kam. Er war jedoch in seiner Jugend keineswegs das ernste und würdige Festgewand, als das er heute noch fortlebt, sondern begann als lärmendes und provokantes Kleidungsstück, das zunächst bei der revolutionären Jugend am beliebtesten war, in lebhaften Farben wie Scharlachrot, Himmelblau und Violett getragen wurde und mit großen, goldenen oder kupfernen Knöpfen besetzt war. Aus dem freien Amerika kam gegen Ende des Zeitraums der Zylinderhut und der große, runde Filzhut. Das Wärterkostüm bestand aus hohen Stulpenstiefeln mit Kappe, gelben, ledernen Beinkleidern, gelber Weste und blauem Frack. Dazu trug man den Hals und das Haar frei, was bei der älteren Generation besonderes Missfallen erregte. Selbst unter den Damen sah man die Emanzipierten mit Wärterhut, Weste und Frack, dem berüchtigten Caraco. Ossian. Die Götter der Zeit waren dieselben, zu denen Werther betete. Homer, Ossian und Shakespeare, den man ursprünglich für einen Buchdramatiker hielt. 1760 hatte der schottische Lyriker James Macpherson Bruchstücke alter Dichtung gesammelt in den Hochlanden herausgegeben. Es waren Bardenlieder, angeblich übersetzt aus dem Gälischen aus der Zeit Caracallas. 1762 ließ er ein zweites Werk folgen, Fingal, eine alte epische Dichtung, verfasst von Ossian, Sohn des Fingal. Schon Johnson und Hume äußerten Zweifel an der Echtheit. Aber erst 1807, 11 Jahre nach dem Tode Macphersons, wurde die Fälschung einwandfrei nachgewiesen. Doch dies ist ziemlich gleichgültig und war nur für Papierseelen wie Johnson und enragierte Skeptiker wie Hume ein wichtiges Problem. Das Geniale dieses Schauspielerstücks bestand ja gerade darin, dass diese Dichtungen keineswegs treue Kopien alter Volkskunst darstellten, sondern nur so waren, wie die Sehnsucht der Zeit Naturpoesie auffasste und haben wollte. Raffiniert primitiv, mit höchster Artistik pittoresk, die Wehmut später seelenspiegelnd. Das ungeheure Aufsehen, das sie erregten, wäre durch wirkliche Bardenlieder niemals erreicht worden. Sie wurden ins Französische, Italienische, Spanische, Polnische, Holländische und etwa ein halbes Dutzend Mal ins Deutsche übersetzt. Alvina, Selma und Fingal wurden beliebte Taufnamen. Es entstanden ganze Bardenschulen. Und noch Napoleon stellte Ossian über Homer. Das Fahle und Melancholische, Wildgewachsene und Chaotische erschien der Zeit poetischer als Klarheit und Formenstrenge. Man entdeckte den Reiz und die Größe der bisher verachteten Gotik. Horace Walpole, der Sohn des bereits erwähnten Robert Walpole, baute sein Schloss Strawberry Hill zur mittelalterlichen Burg um und schrieb den erfolgreichen Schauerroman The Castle of Otranto. Herder rühmte die einfach schönen Sitten der deutschen Vergangenheit und Goethe begeisterte sich für das Straßburger Münster. Sturm und Drang. Es ist für die Dichter der Sturm- und Drangbewegung bezeichnend, dass sie ausnahmslos ihre größten Würfe im jugendlichen Alter taten. Es gilt dies sogar von den Klassikern Herder, Goethe und Schiller. Den Beginn machte Gerstenbergs Ugolino im Jahre 1767. Eine prachtvolle dramatische Studie, voll Farbe und Spannung, die durch die Krassheit, mit der sie eine Art Morphologie des Hungers entwarf, größtes Befremden erregte. Gerstenberg war um etwa ein Jahrzehnt älter als die übrigen Originalgenies und starb erst im Jahre 1823 mit 86 Jahren, hat aber nach diesem verheißungsvollen Auftakt nichts von Bedeutung mehr produziert. Der Göttinger Hain, ein Bund exaltierter junger Leute, gegründet 1772, suchte die alte Skaldenpoesie zu erneuern und schwärmte für Freiheit, Vaterland, Tugend und Klopstock. Die Mitglieder der eigentlichen Sturm- und Dranggruppe, die mit dem Hain nur äußerlich in Berührung stand, sind alle um die Mitte des Jahrhunderts geboren und wurden vielfach auch Goetheianer genannt, weil man den Führer der ganzen Bewegung in Goethe erblickte, der sich aber bekanntlich sehr bald von ihr zurückzog. Die Werke erschienen anonym und es ist ergötzlich zu beobachten, wie selbst Kenner in der Feststellung des Verfassers fehlgriffen. Lessing glaubte, dass Leisewitzens Julius von Tarent von Goethe und Wagners Kindermörderin von Lenz sei. Einige Gedichte Lenzens sind in fast alle Goethe-Ausgaben übergegangen. Seine Soldaten galten allgemein für ein Werk Klingers. Dafür wurde Klingers Ledernes Weib noch von Tieck in Lenzens gesammelte Werke eingereiht, während bei Klingers Neue Aria Gleim und Schubert auf Goethe rieten und Lenzens Hofmeister von Klopstock, Voss und aller Welt ebenfalls Goethe zugeschrieben, ja sogar von vielen für dessen bedeutendstes Drama erklärt wurde. In der Tat ist Lenz nächst Goethe der weitaus interessanteste Dichter der Generation. Dieser nannte ihn das seltsamste und indefinibelste Individuum und Lavater sagte, Lenzens Stärke und Schwäche treffen zusammenfassend, er verspritzt vor Genie. Er erinnert in mancher Beziehung an Wedekind. In seinen Dramen herrscht eine wüste und doch kalte Sexualität, eine gehetzte Bilderflucht und Gedankenflucht, die aber gerade eine eminent dramatische Atmosphäre schafft, ein ins Pathologische und Karikaturistische gesteigerter Naturalismus, der den Figuren eine höchst eigentümliche Grelle und Panoptikumstarrheit verleiht und ein aus Amoralität geborener Moralismus, der von den schockantesten Motiven nicht zurückschreckt. In den Soldaten ist die Heldin eine Hure und der Hofmeister schließt damit, dass der Titelheld sich kastriert. Lenzens Stücke, die er selbst in der Erkenntnis, dass sie ein Mischgenre darstellten, Komödien nannte, erfüllten vollkommen die Forderung, die er 1774 in seinen Anmerkungen über das Theater an das Drama stellte. Ein Raritätenkasten zu sein, der vorzügliche Ausdruck stammte eigentlich von Goethe, den er überhaupt in allem zu kopieren suchte. Er verliebte sich in Friederike Briand und Frau von Stein, stand in engem Freundschaftsverkehr mit Schlosser und Cornelia, traf in einigen seiner Gedichte täuschend den Ton des jungen Goethe und wollte in Weimar ebenfalls die Hofkarriere ergreifen. Karl August nannte ihn daher den Affen Goethes. Doch unterschied er sich von diesem, ganz abgesehen von allem anderen, allein schon durch einen abnormen Mangel an menschlichem Fond und psychologischem Takt, der sein Leben nach kurzem Aufstieg ins Dunkel des Wahnsinns und der Vergessenheit schleuderte. Eine alle Grenzen überspringende und doch im Grunde nur künstlich erzwungene Maßlosigkeit war auch der Grundzug Klingers. Wieland nannte ihn Löwenblutsäufer und er selbst schrieb in einem Brief vom Jahre 1775: »Mich zerreißen Leidenschaften, jeden anderen müsste es niederschmeißen. Ich möchte jeden Augenblick das Menschengeschlecht und alles, was wimmelt und lebt, dem Chaos zu fressen geben und mich nachstürzen.« Seine Gestalten leben in einer permanenten Siedehitze, seine Sprache erstickt in einem dicken Nebel von verstiegensten Tropen und widersinnigsten Wendungen. Später ging er nach Petersburg, wo er zum General und Liebling des Zaren avancierte, ziemlich zahme, vielgelesene Romane schrieb und in hohem Alter starb. Von seinen Jugenddichtungen sagte er 1785: »Ich kann heute über meine früheren Werke so gut lachen als einer, aber so viel ist wahr, dass jeder junge Mann die Welt mehr oder weniger als Dichter und Träumer ansieht. Man sieht alles höher, edler, vollkommener, freilich verwirrter, wilder und übertriebener.« Heinrich Leopold Wagner war ein roher und krasser, aber sehr kräftiger Naturalist. Sein Drama »Die Reue nach der Tat« hatte unter Schröder, der ihm den kitschigen Titel Familienstolz gab, einen großen Erfolg. Er starb schon 1779. Der Maler Friedrich Müller, in der Literaturgeschichte unter dem Namen Maler Müller bekannt, schrieb ein Faustfragment und ein Schauspiel Golo und Genoveva. Fein kolorierte, halb realistische, halb lyrische Szenenreihen, geschmackvoller, aber auch blasser als die der anderen. Der schwächste, gemäßigteste und daher erfolgreichste der Gruppe war Leisewitz. 1773 erschien Bürgers Leonore, eine der stärksten deutschen Balladen. Diese Dichtungsgattung erreichte überhaupt damals eine hohe Blüte. Sie kommt von der Moritat der Jahrmarktsbuden her und ist eben darum ein volkstümliches, farbiges und lebenskräftiges Genre. Ein lyrisch-episches Pendant zum Drama der Geniezeit. Der erste Musiker, der die geheimnisvoll düsteren Farben der Ballade wirksam zu treffen wusste, war Johann Rudolf Zumsteeg. Schiller hat an Bürger im Jahr 1791 in der Allgemeinen Literaturzeitung eine etwas einseitige Kritik geübt, die großes Aufsehen machte, von Goethe sehr beifällig aufgenommen wurde und den Dichter der Leonore tief verstimmte. Obgleich sie sich an mehreren Stellen sehr anerkennend, ja bewundernd äußert und ihm nur die letzte Kunstreife abspricht. Zweidimensionale Dichtung. Man nannte diese Generation von hochbegabten, aber rastlosen Naturdichtern, die etwa ein Jahrzehnt lang das deutsche Publikum durch die Leidenschaftlichkeit, Neuheit und Buntheit ihrer Visionen faszinierten und erschreckten, seinerzeit kraftgenialisch und drückte damit ziemlich präzis aus, dass sie durch ihre dichterische Kraft dem Genie verwandt waren, aber nur durch diese. Das Genie ist aber zugleich immer ein Wissender. Es stellt sich der höchst komplexen, verwirrenden und scheinbar unlogischen Erscheinung, die wir Leben nennen, als Eingeweihter gegenüber. Es verhält sich daher zu allen übrigen Menschen wie der Kenner zu den Dilettanten. Die Dichter des Sturms und Drangs waren nun lauter in der Anlage stecken gebliebene Genies. Ihrer Fantasie und Gestaltungsgabe stand keine genügende Gehirnkraft und Bildung gegenüber. Sofern man nämlich einen Künstler nur dann gebildet nennen darf, wenn er seine eigene Persönlichkeit vollkommen überschaut und beherrscht. Ihre Fähigkeiten waren nicht äquilibriert. Daher hatte alles bei ihnen etwas Gewaltsames, Unorganisches, Verzerrtes und ihre Originalität wirkte nicht befruchtend, sondern befremdend. Sie wollten bestimmte Gedanken verkünden und bestimmte Ideale der Lebensführung lehren, aber die messianische Gebärde wurde bei ihnen unwillkürlich zur herostratischen. Ihre ganze Art hatte etwas Gymnasiastenhaftes. Sie haben nie etwas anderes geschaffen als hochwertige Pubertätsdichtung. Trotzdem oder vielmehr gerade deshalb muss man die Geniezeit die Blüteperiode der deutschen Dichtung nennen. Das Wort in seiner buchstäblichen Bedeutung genommen. Zur Frucht kam es nie, denn diese Blüte wurde geknickt durch den Klassizismus. Wir können die Sturm- und Drangbewegung vielleicht unserem Verständnis näher rücken, wenn wir sie mit der naturalistischen und der expressionistischen vergleichen. Die Unterschiede sind nicht so groß, wie es nach den lärmenden Programmen, in denen jede dieser drei Richtungen sich als etwas noch nie Dagewesenes ausrief, den Anschein haben könnte. Der Vorgang war in allen drei Fällen prinzipiell der gleiche. Eine fordernde Jugend erhebt ein großes Geschrei gegen alles Bisherige, das bloß abgelehnt wird, weil es das Bisherige ist. Sie sprengt alle Formen oder glaubt es zu tun, in Wirklichkeit schafft sie eine neue Form. Sie kommt allemal von unten, vertritt die Rechte eines bisher unterdrückten Standes, ist betont polizeiwidrig und so weit als möglich nach links orientiert. 1770 demokratisch, 1890 sozialistisch, 1920 kommunistisch. Für ihr künstlerisches Glaubensbekenntnis wählt sie sich gern einen großen Schutzpatron, den sie in wesentlichen Punkten nachahmt. In anderen wesentlichen Punkten missversteht, diese Rolle spielt für die Originalgenies Shakespeare. Für die Naturalisten Ibsen, für die Expressionisten Strindberg. Sie macht zum Gegenstand der Poesie mit Vorliebe, was den Philister agaciert. Wahnsinn, Mord und Gotteslästerung, Blutschande, Notzucht und Hurerei, raufen, saufen und ins Zimmer spucken. Und erhebt die Bühne gern zur sozialen Richterin, deren Entscheidungen sie in einer Mischung aus provokantem Zynismus und verkrampftem Ethos lehrhaft plakatiert. Hierin erinnerten die Sturm- und Drangpoeten besonders stark an die Expressionisten, mit denen sie auch die Eigentümlichkeit teilten, dass sie Dichter mit zweidimensionaler Fantasie waren. Sie sahen alles linear in der Fläche. Es ist dies vielleicht auch der wahre Grund, warum man ihnen immer vorwarf, ihre Figuren seien konstruiert. Sie waren natürlich konstruiert, aber das wäre an sich noch kein Einwand, denn jeder Dramatiker muss bis zu einem gewissen Grade Konstrukteur sein. Ihre Schwäche bestand darin, dass sie zweidimensional konstruiert oder, um es mit einem gebräuchlicheren, aber unklareren Wort zu sagen, lyrisch konzipiert waren. Daher hatten sie immer etwas Bilderbogenhaftes, ohne dass sie darum falsch oder unfertig gezeichnet gewesen wären. Der Eindruck des Schiefen und Steifen entstand nur dadurch, dass sie für die Bühne gedichtet waren, ohne doch bühnenmäßig gesehen zu sein. Man hat stets den Eindruck, dass etwas fehlt. Eben die dritte Dimension. Es entsteht derselbe Effekt, wie wenn ein ausgezeichneter Rezitator den Versuch macht, als Schauspieler aufzutreten. Eine unscheinbare Äußerlichkeit ist für fast alle linear sehenden Schriftsteller charakteristisch. Sie haben eine Leidenschaft für die Linie, die den Text unterbricht, nämlich den Gedankenstrich. Auch die Stürmer und Dränger bedienten sich dieses typografischen Hilfsmittels, das sie durch übermäßigen Gebrauch vollkommen abnützten. Liebe Andrea Diener, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Danke auch. Hast du zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Nein, eigentlich nicht persönlich. Ich habe ihn kennengelernt durch einige Freunde und das ist ja so ein Buch, wo man an vielen Stellen immer wieder einmal reinlesen kann. Und entweder man bleibt hängen oder man bleibt nicht hängen und ich bin hängen geblieben. So kann man das, glaube ich, sagen. Und habe auch immer wieder an vielen Stellen reingelesen, weil es interessiert einen ja natürlich nicht immer alles. Aber die Jahrhunderte, die mich interessieren, das ist eben doch vorwiegend das 17., 18., 19. Jahrhundert, da habe ich immer wieder mal geschaut und habe verglichen mit den meisten anderen Geschichtsbüchern, die man so kennt oder Übersichtswerken, die man so kennt oder die man so bekommt oder die man im Laufe des Studiums auch mal lesen muss. Und der Friedell ist einfach unterhaltsamer. Den liest man auch freiwillig und privat und immer wieder gerne und zieht ihn immer wieder aus dem Regal und das macht einfach Spaß. Würdest du dem Bild, das Friedel hier von der Sturm-und-Drang-Periode zeichnet, zustimmen, oder? Man muss ja nicht. Das ist ja das Schöne bei Friedel. Man muss ihm ja einfach nicht zustimmen. Und weil er hat ja eine Meinung und er ist da auch sehr offen, dass das alles eine Meinung ist. Man möchte ja eigentlich an jeder Ecke ansetzen und sagen, na ja, so kann man das jetzt aber nicht genau sagen. Ne? Das ist so diese, eigentlich kommt man sich da immer so ein bisschen vor wie ein Spielverderber, wenn man da einhaken möchte und sagen, na ja, das ist jetzt aber irgendwie nicht ganz exakt. Ja. Aber man liest es so gerne, weil die Sprache so schön ist und weil er da mit so einem Schmack ist, mit so einer Leidenschaft rangeht. Ich will ihm da so ungern immer widersprechen und will so ungern mäkeln. So, hier hätte man aber noch mal ein bisschen genauer sein können. Das ist, man begibt sich da in keine schöne Position, wenn man da exakte Wissenschaft betreiben will. Das ist so ein bisschen das Gemeine an Friedel. Aber ich lasse ihn gelten und ich lasse ihn im Schrank stehen und er darf da auch treiben und tun und lassen und sagen und was er will. Das ist einfach eine Klasse für sich und ich würde es gerne trennen von der exakten Wissenschaft. Also ich möchte, dass die sich nicht gegenseitig ins Wort fallen müssen. Du scheinst ihn aber auch manchmal herauszuholen aus dem Schrank und ihn nicht nur drin stehen zu lassen. Nein, ich hole ihn raus und blätter mal so ein bisschen drin rum. Und das Interessante ist ja, dass er an vielen Ecken und Enden einfach nochmal ganz andere Ansätze hat. Und das Leid und das Elend der modernen Kulturgeschichten oder der meisten modernen Kulturgeschichten ist, dass sie ein Arsenal von ein paar Anekdoten haben, die für so ziemlich alles herhalten müssen. Und diese drei Anekdoten werden halt immer wieder repetiert. Und Friedel hat da einfach nochmal ein ganz anderes Arsenal. Der hat nochmal andere Quellen, wobei er da manchmal so ein bisschen hinterm Berg hält, wo er das jetzt eigentlich wieder hervorgezogen hat, was er da gerade erzählt. Aber wenn man ein bisschen sucht und wenn man ein bisschen wühlt, dann kommt man da einfach immer nochmal auf ganz, ganz andere Gedanken, auf ganz andere Drehs, die der herrschenden Kulturgeschichtsschreibung einfach widersprechen. Und dadurch bringt er einen auf Ideen und es ist einfach nochmal so ein Gegenbild, so ein Antipode für mich. Also im Detail historisch nicht genau, aber inspirierende Denkansätze. Genau das, ja. Und nicht nur die Denkansätze. Ich finde es ja überhaupt mal schön, dass jemand Meinung hat. Ja, also man findet in den meisten Literaturgeschichten wohl kaum das Urteil, dass jemand leider langweilig war. Das traut man sich normalerweise nicht zu sagen, weil langweilig ist höchstens ein ästhetisches Urteil, was man vielleicht mal in der Literaturkritik vorbringen darf, aber in der üblichen exakten Wissenschaft ist langweilig kein Kriterium. Da muss man sich dann irgendwie um dieses blutleer und öde irgendwie wortreich drumherum winden und muss dann da versuchen, irgendwelche exakt beschreibenden Vokabeln für zu finden. Und diese Mühe macht sich Friedel nicht. Und das ist einfach, er haut natürlich mitunter auch daneben, aber manchmal haut er auch so wunderbar rein, ja, dass man sich denkt, yes, genau, gib's ihm, ja, langweilig, richtig, genau, es ist langweilig, endlich sagt's mal einer, ja. Diese Polemik hat natürlich auch immer was Gefährliches, weil manchmal trifft es halt auch die Falschen oder es trifft halt mal nicht so ganz exakt, aber es macht einfach Spaß. Ja. Es ist, Friedel macht viel, viel, viel mehr Spaß als die meisten anderen Bücher, die man so bekommt, eben im Studium zum Beispiel. Und man muss natürlich auch über die Sprache reden, ja, weil er hat eine ganz, ganz andere Sprache, als man es sonst von der Wissenschaft gewohnt ist. Und nutzt die eben auch. Er hat sowas, ja, es ist eigentlich was sehr Eigenes. Das ist nicht mal wirklich essayistisch. Es hat einen wunderbaren Klang. Es liest sich wunderbar. Es ist eigentlich ist es geschrieben wie ein Roman. Also die Stilmittel, die er hier anwendet, die Aufzählungen, die Einmontierungen. Und eigentlich ist es wirklich ein großer Roman. Und eben weil es so wunderbar konzipiert ist und weil es so wunderbar geschrieben ist und weil es sich auch so schön anhört, das ist eigentlich, das sind so die großen Argumente für Friedel, warum man ihn immer wieder liest. Also ich zumindest, warum ich immer wieder drin rumblätter. Obwohl ich jetzt mir denke, naja, also den englischen Landschaftsgarten muss man jetzt, glaube ich, nicht unbedingt da so unter ferner Liefen abhandeln, weil es ist nicht alles immer nur so ungefähr Natur, sondern da würde ich jetzt ganz gerne mal einhaken, ja, und nochmal explizit diesem Herrn Friedel erklären, so nee, es ist nicht alles immer nur so irgendwie Natur, sondern es hat durchaus verschiedene Aspekte, ob man jetzt was Griechisches oder was Römisches nimmt, weil nämlich, ne, also ich kann jetzt hier schön ausführen, weil das jetzt zufällig so ein Steckenpferd von mir ist, weil nämlich das, die römischen Elemente stehen für was ganz anderes als die griechischen. Das Griechische war eher so das Wilde, das Unzivilisierte, das war ein Land, das war weit weg. Da ist man nicht hingefahren. Das Römische hingegen, das war die zivilisierte Antike, ja, das war die man kannte. Deswegen waren die römischen Elemente im Landschaftsgarten immer näher am Haus, die griechischen waren meistens irgendwo in der Pampa. Dann hatte man das Gotische, das galt als völlig regellos im Gegensatz zu dem Griechischen und dem Römischen. Ja. Die gotischen Sachen waren aber gleichzeitig das verschollene Heimische, was man nicht kannte und was man lange Zeit verkannt hat. Also die Wiederentdeckung der eigenen Wurzeln. Also besonders in England war es ja meistens so, dass man ja furchtbar enttäuscht war, wenn man nicht irgendwo in der Gegend irgendwas Römisches gefunden hat. Man hat immer nur irgendwas Gotisches gefunden. Und so hat man dann langsam angefangen, es wurde ja wirklich mit Gewalt nach römischen Spuren gesucht. Und das war dann teilweise wirklich sehr witzig, wie man versucht hat, sich eine römische Vergangenheit hinzukonstruieren in diesem Eiland da oben, irgendwo im Norden, wo kaum ein Römer jemals hinfand. Und da kam man dann eben irgendwann aufs Gotische, ja. Wo man dann versucht hat, wir hatten ja selber so eine Vergangenheit. Wir brauchen ja gar nicht die Römer. Wir haben ja selber sowas. Guck mal, unsere Dorfkirche. Haben wir komplett vergessen. Steht da ja noch. Und also sowas will man da ja dann immer ganz gerne dem Herrn Friedel nochmal aufs Ohr erzählen. Aber ja, das kriegt er leider nicht mehr mit. Deswegen muss ich das jetzt hier machen. Ja. Er reizt zum Widerspruch in vielerlei Hinsicht, ja. Auf jeden Fall und eigentlich überall, aber dadurch kommt man ja eigentlich auch nochmal dazu, sich das Ganze selber zu vergegenwärtigen. Also immer, wenn sich jemand hinstellt und ganz entsetzlich Unrecht hat, dann fange ich an und denke mir so, der hat Unrecht, warum jetzt nochmal genau? Moment. Und dann fängt man nochmal an nachzudenken. Und dann kommt man drauf, warum man eigentlich die ganze Zeit dachte, warum man eigentlich recht hat. Warum ist das eigentlich so? Warum? Ja, man fühlt es so und dann aber erst fängt man an, das zu verbalisieren und sich nochmal genauer so ein bisschen selbst für sich zu erklären. Und dadurch wird einem selber vieles klarer. Also man bildet sich selbst ein sehr genaueres, sehr viel genaueres Geschichtsbild raus, wo man vorher eigentlich nur so einen Lehrstoff hatte. Verinnerlicht hat und so ein bisschen angelesenes Zeug. Ne? Und dann kommt der Friedel, haut so ein bisschen auf die Kacke und du denkst dir so, nee, nein, stimmt nicht, warum nicht, Moment, Schritt zurück, nochmal nachlesen, nochmal gucken, war das nicht anders? Und durch diese Fragestellung, durch dieses nochmal zurücktreten, nochmal genauer angucken, wird man selber einfach klüger. Also gar nicht mal nur durch Friedel, sondern auch durch die Auseinandersetzung mit Friedel. Was interessiert dich an diesem Zeitalter des beginnenden Sturm und Drangs? Gute Frage. Ich bin ja eigentlich gar nicht mal so Deutschland gepolt. Ich bin ja eigentlich von Haus aus Anglist. Ich bin ja eigentlich eher auf der... Das ist ja eigentlich so die interessante Zeit, wo England endlich einmal in Europa wirklich vorne war. Wo sie auch wirklich einen Sonderweg gegangen sind, wo sie was sehr Eigenes gemacht haben. Und das ist eine unglaublich interessante Zeit. Also zumindest von der Insel im Norden aus gesehen, ist es sehr, sehr spannend. Ganz Europa ist irgendwie seltsam absolutistisch. Nur die Engländer machen da irgendwelche wilden Dinge mit König wegschicken, König wiederherholen. Wollen wir einen katholischen König? Nein, wollen wir nicht. Schicken wir den weg, holen wir einen evangelischen her. Und es ist irgendwie alles ein bisschen chaotischer gewesen als im Rest des Kontinents. Aber auch irgendwie haben sich da die Strukturen verfestigt. Und Der Rest des Europas war so ein bisschen im Rokoko. Nur die Engländer hatten kein Rokoko, die hatten Palladianismus. Also auch irgendwas vollkommen Wirres und Abseitiges. Und von dieser Sonderstellung aus gucke ich mir das 18. Jahrhundert einfach ganz gerne an. Warum es mich fasziniert, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Vielleicht muss man es selber verstehen, vielleicht muss man selber durch Landschaftsgärten gehen. Und also mich zum Beispiel, mich berührt das sehr, also ohne nachzudenken. Ich gehe durch Landschaftsgärten und ich merke, ja, damit kann ich was anfangen. Das berührt mich, das verstehe ich. Das ist eine Kunst, die mit der komme ich klar. Und das ist irgendwie was so völlig Umfassendes. Auch Architektur aus der Zeit, da geht es mir recht ähnlich. Habe ich einfach das Gefühl, verstehe ich, habe ich einen Draht zu. Bei den Deutschen ist das erst später der Fall. Also Deutschland, finde ich ja, wird die Literatur erst ab Goethe irgendwie sowas Ähnliches wie lesbar. Da mag ich alleine dastehen, aber vorher sind mir dann ehrlich gesagt auch die Engländer lieber, die dann auch einen Haufen Sonderwege gegangen sind, auch in der Literatur. Ich habe mir jetzt gerade den kompletten Pieps angeschafft, der jetzt endlich als deutsche Neuausgabe da ist. Sowas gibt's nur in England. Ja, das ist was völlig Singuläres und das ist einfach völlig faszinierend, was dieses Inselvolk da oben im 17. Jahrhundert zustande gebracht hat und wie die da angefangen haben, sich und ihre Individualität und ihre Sprache zu entdecken. Ich meine, was ist 1660, kannst du hier ja in Deutschland kannst du noch nichts lesen. Also das ist kryptisches Zeug. Ne? Aber genau diese Diskrepanz verstehe ich. Ja? Also zu den einen habe ich einen Draht und die anderen, meine eigenen Leute, sitzen irgendwie noch auf dem Baum. Das ist faszinierend. Naja, dem könnte man natürlich jetzt auch heftig widersprechen. Für alle. Bitte, immer gerne. Das würde jetzt den Rahmen der Sendung sprengen. Für alle, die nicht wissen, wer Pepys war, es handelt sich hier um das vielbändige Tagebuch eines englischen Adeligen. Nein, kein Adeliger, der war Beamter. Er war Beamter im Flottenamt. Das ist ja genau der Witz, das ist ja die Entdeckung des Bürgers. Der Bürger, der sich selbst als Individuum, als schreibendes Individuum entdeckt. Eben kein Adeliger. Das war ein Stadtbewohner in London, ein ganz normaler Mensch, der sich langsam hochgearbeitet hat, eben in diesem Amt der Flotte und hat dort also immer so ein bisschen dafür gesorgt, dass die richtigen Schiffchen im richtigen Hafen ankommen und so weiter und hat sich dann so langsam hochgearbeitet in diesem Amt und hatte aber dann mehrfach auch Berührung mit dem König, aber war wie gesagt kein Adeliger. Es ist überhaupt die Zeit, in der das Bürgertum erwacht. Ja. Und auch ja. Seine Rechte dann sehr bald einzufordern beginnt. Genau. Und das kommt eben eigentlich mit dem Handel. Ja. Also ohne Handel, ohne Schiff kommt der Bürger nicht zu Geld. Das ist eigentlich so die klassische Art, wie man an Geld kommt, wie man an Besitz kommt und wie man an eben damit verbunden auch an Selbstbewusstsein kommt. Wobei das natürlich hier teilweise schon ein bisschen früher angefangen hat mit den Pfeffersäcken und so weiter. Ne? Also die haben sich ja auch schon länger so als Klasse, als nicht adlige Klasse selbst konstituiert und selbst wahrgenommen. Aber klar, natürlich, das ist eben die Zeit, wo sowas wie eine Republik entsteht. Und gut, 1689 war ja schon die Glorious Revolution in England. Das hat ja noch eine Weile gedauert, bis dann Frankreich dran war, nämlich genau 100 Jahre. Es gärt aber schon, es brodelt und das merkt man überall im 18. Jahrhundert. Und gerade so diese Zeit des Umstürzlerischen in Frankreich ist noch alles eigentlich sehr starr auf den ersten Blick und es wird sehr viel Zensur betrieben, aber natürlich kommt einiges an der Zensur vorbei und in Deutschland ist es ja recht ähnlich mit diesem Kleinstaaten Gewimmel, das man da hat, das ist ja jetzt nicht wirklich das kann man ja nicht wirklich als Land bezeichnen. Alle 3 Meter muss man Zoll zahlen. Und da herrscht natürlich auch eine Vielzahl von Gesetzen und Vielzahl von Auffassungen und von kleinen Kulturen. Und das macht die Sache irgendwie doch sehr, sehr bunt. Eigentlich sehr im Gegensatz zum zu dem, es ist jetzt natürlich wieder so eine komische Sehnsucht von mir, ja, so in dieser Gegenwart, wo man eigentlich von London bis Wien so die gleichen Starbucks überall auf den Hauptstraßen hat. Das war eben eine Zeit, wo das noch nicht so war. Und vielleicht ist das so eine Sentimentalität oder so eine kleine Nostalgie, die ich mir ab und zu mal leiste. Nicht, dass ich da jemals wieder hin zurück möchte, aber es macht die Sache einfach interessanter. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Zu Gast war diesmal Andrea Diener. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 10. Februar 2011, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.